Rap ist heftig gestreckt und er brennt nett. Ich nehme dir am Mike das letzte Hemd weg, du kennst es. Hates Rap mit Hoodie und mit Air Max. Bremst es, denkste, scheiß mal auf Fairness. Kämpfe, Rockstar, Hollywood, ich rolle mir nen Blunt. Pump in der Body, Rap ist Hobby, es ist krank. Es macht Fun und ich spitte es, kippe an und ficke es. Spitte es für die Clique und die Kids und diese wissen es. Ich höre viel, doch krieg die Krise, weil's beschissen ist. Und langsam seh ich blicken es, 7-6 Business. Kein Respekt, denn sie kommen und sie dissen mich. Kommen, doch sie wissen nicht, die Opfer dissen sitzen nicht. Nicht nur hören, du sollst fühlen, das ist in der Sache. Strich für Strich setze Stift die Wörter zu nem Bild zusammen. Als Instinkt betrachtet, weiß ich, was mir liegt. Hey, sie schreibt den Scheiß intuitiv, wer bin Beef, komm. Ich bin Ace, gib mir das Wort, gib die Papes. Ich geb dir mein Wort, nix ist fake. Ich lauf durch den Regen, blau, benebelt. Schnauze, du brauchst überhaupt nicht zu reden. Geh nach draußen, was geht, dreh den Teufel in den Blunt. Du bist Zeuge hier, verdammt, komm, leugne, dass ich's kann. Und was dann? Trotzdem stehen die Leute wieder an, weil ich den Rap-Scheiß von morgen auch schon heute liefern kann. Das ist Fortschritt, Schmutz, Digga, mein Rap ist grimy. Fufi, Papu, mit meinem Kaipi. Air Max, Nikes, Luck and Low. Was Flow, Digga, Sex, Rocks, Rock'n'Roll. War die Message verständlich? Stress, na endlich, du kennst mich, Digga, ich bin Rap's Jimi Hendrix. Lieber nicht, Finger weg, du verbrennst dich. Du wirkst ängstlich, Homie, komm und bremst mich. Break it down, break it down.